Junge. Ich zeige dir eine Welt, in der du Menschen anders siehst, als es dir vielleicht gefällt. Diese Stadt macht dich krank, sie macht Menschen verrückt. Meine Jungs reden nicht, hier wird die Waffe gezüchtet. Dein Herz ist der Schrank, in Minuten zerflügt. Die Lenz schnell dich durchzuschlagen, deine Feinde werden gefickt. Ich mach mich startklar und steige in den Wagen. Breite Reifen, böser Sound auf den Nordberliner Straßen. Die Kripos sind am Fahren, noch ich schick die Opfer blasen. Und das Ganze nennt sich Hassel, denn ich lebe für die Straße. Meine Jungs sind kein Spinner, jeder hat seine Geschichte. Schwarze Kleidung, Faust geballt, Silberkett und Sonnenbrille. Junge, kein Sunny Boy, wirkt mich zur Vernunft bringen. Und deine Anti-Aggressionsübungen sind ohne Sinn. Ich denke nach, gut dazu, du bist Schachmatt. Und ja, das hier sind Straßen, sagt 651 Mafia. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Das ist keine Show, halt die Fresse. Das krass, mach bald die Fäuste wie ein Mann und box jeden Widersacher. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Das ist keine Show, halt die Fresse, klasse, krass, mach bald die Fäuste wie ein Mann und box jeden Widersacher. Sonnenbrille auf, Käppi nach hinten. Wenn wir zwei kommen, müsst ihr verschwinden. Das ist Straßensound direkt in deinen Block. Kannst du sicher sein, dass deine Stadt heute rockt? Das ist Todessound, dicker Beat, dreh die Mucke auf. Mit neuem Kaliber und die Mucke pumpt laut. Ich will heiße Musik, heißes Wetter, heiße Bräute. Fick auf die Spießer, heute brauch ich coole Leute. Ich will Party machen, lass das Feuer anfachen. Dieses Album wird der Hit, ich lass es mit der Mafia krachen. Ich zieh den Anzug an und cruise dick durch die Streets. Das ist ein Mafia-Track auf nem Mafia-Beat. Es ist Party-Time, ich mach jetzt Party in Zeit. Das ist Mafia ohne Ende, ich bin hart am Rhyme. Schwarzer Pirat, RZA One, das bin ich. Hobern auf dem Kopf, Augenklappe im Gesicht. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Das ist keine Show, halt die Fresse, klasse, krass, mach mal die Fäuste wie ein Mann und box sie jeden wieder Sache. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Das ist keine Show, halt die Fresse, klasse, krass, mach mal die Fäuste wie ein Mann und box sie jeden wieder Sache. Ich hab den goldenen Finger, ja, neu, das bin ich. Spreche deine Alben wie ein Prisma, das Licht. Du verbrennst dir die Finger, Junge, das ist Berlin. N.O. Mutterficker, zu dem Y.G. Ich fick den Markt wie die Wirtschaft und bring euch die Krise. Ich verdunkle die Straße, verdeckt die Sonne wie Marquise. Das ist die Mafia, alles steht bereit zur Übernahme. Langsam kennt man unsere Namen, wie von Neonleuchtreklame. Und es reicht diesen Jungs, ihr habt den Einsatz verpasst. Habt den Einsatz verpasst, ich mein den Dreck, den ihr macht. Dieses Album lässt sich zittern, hör noch einmal Psychopathen. Und ich schwöre dir bei Gott, du wirst mit offenen Augen schlafen. Du wirst hier ohne Reden blasen, wie dem Rapper zu Sklaven. Meine Ansicht ist da anders, Junge, wir mutieren zu einer Plage. Dieses Album hat die Grenzen gesprengt. Deine Vorstellungskraft wird in Wahnsinn ertränkt. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Das ist keine Show, halt die Fresse, klasse, krass, mach mal die Fäuste wie ein Mann und box jeden Widersacher. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Das ist keine Show, halt die Fresse, klasse, krass, mach mal die Fäuste wie ein Mann und box jeden Widersacher. Fühlst du die Luft, Mann, sie brennt. Die Mafia, sie kommt und ihr rennt. Halt die Fresse, Klasse Kasper, und boxe jeden Widersacher.